Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir begrüßen Sie recht herzlich an Bord der FS 006. Bitte schnallen Sie sich an und stellen Sie das Rauchen ein, denn in wenigen Minuten starten wir nach Helgoland. Good evening, ladies and gentlemen. We welcome you on board of FS006. Fasten seatbelts and please stop smoking. In a few minutes, we are ready for takeoff to Helgoland. We'll be right back.